SWR 2 Krimi. Keins Opfer. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Alfred Bodenheimer. Teil 1. Beginnt unsere heilige Torah nicht mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets? Warum mit dem zweiten? Weil der zweite Kaffee immer der beste ist. Rabbiner Gabriel Klein saß in seinem Arbeitszimmer. Es war Donnerstagvormittag und er schrieb wie jede Woche um diese Zeit seine Schabbatpredigt. Am Samstag würde der Torah-Zyklus von Neuem beginnen, mit dem Wochenabschnitt, der nach dem allerersten Wort benannt war, Bereshit, zu Deutsch im Anfang. Generationen von Gelehrten hatten zu erklären versucht, warum nicht dem ersten Buchstaben des hebräischen Alephbets die Ehre widerfahren war, die Torah zu eröffnen. Die Erklärung mit dem Kaffee stammte von Kleins Vater. Sie war vielleicht theologisch nicht gerade stichhaltig, aber sie war eingängig. Und sie würde einen guten Einstieg für die Synagogenbesucher bieten, die sich wieder auf das Jahr einstimmen mussten, ermüdet von den Herbstfeiertagen, die sich vom jüdischen Neujahr über den Yom Kippur zum Laubhütten- und Torah-Freudenfest über fast einen Monat erstreckt und erst am vergangenen Sonntag geendet hatten. Kleins Blick schweifte über die Tischplatte. Dort lag die Karte, die gestern angekommen war. Der Absender war David Bohnenblust. Dein Ziehsohn, nannte ihn Kleins Frau Rivka. Dabei hatte David damals nur 10 Tage bei ihnen gewohnt, nachdem Klein ihn am Hauptbahnhof aufgelesen und mit nach Hause genommen hatte. Sein einziges Gepäck war eine Geige in ihrem hellbraunen Geigenkoffer gewesen. Später, als David nach der Matura beschloss, nach Israel zu gehen, hatte Klein ihm geholfen, dort einen Platz zu finden. In den ersten Monaten bekam der Rabbi regelmäßig E-Mails. David hatte ihm auch die Anfrage zu einer Facebook-Freundschaft geschickt. Doch Klein mochte soziale Netzwerke nicht. Dann waren die E-Mails seltener geworden und schließlich ganz ausgeblieben. David hatte 3 unverbindliche, aber nette Sätze geschrieben. Lieber Herr Rabbiner, zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen beste Gesundheit, wie auch Ihrer Familie. Länger haben Sie von mir nichts mehr gehört, aber machen Sie sich keine Sorgen, es geht mir gut. Ich hoffe Ihnen auch. Shana Tova, Ihr David B. Schon beim zweiten Lesen war die Karte Klein allerdings eigenartig vorgekommen. Davids Aufforderung, sich keine Sorgen zu machen, deutete an, dass das Gegenteil angebracht war. David war nicht der Typ, der direkte Botschaften schrieb. Klein beschloss, David eine Mail zu schreiben. Die Antwort kam prompt. Undelivered mail returned to sender. Er griff zum Mobiltelefon. Auf der Leuchtanzeige stand Nachum Berger. Nachum, alles mal. Kibalti et hodach shelcha. Hallo? Ja? Spreche ich mit Rabbi Klein? Ja, mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist Karin Benziger. Ich bin Kommissarin der Stadtpolizei Zürich. Und womit kann ich dienen? Herr Klein, wäre es möglich, dass wir uns treffen? Geht es um Herrn Berger? Ich meine, weil Sie von seinem Telefon aus anrufen. Ja. Herr Berger wurde heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ihre Nummer war der letzte Kontakt auf seinem Handy. Deshalb rufe ich Sie an. Könnten Sie um 11 zu uns aufs Kommissariat kommen? Bahnhof K3, Büro 319, 3. Stock. Klein war fassungslos. Noch am letzten Freitagabend war Nachum bei Kleins zu Gast gewesen. Es war der letzte Abend in der Laubhütte und er war so gut gelaunt und witzig wie nie zuvor. Sogar der andere Gast, ein wortkarger junger Israeli, der als Sicherheitsbeamter auf dem Flughafen arbeitete und den Kleinen einige Tage zuvor am Yom Kippur in der Synagoge erstmals gesehen und für den Abend eingeladen hatte, amüsierte sich sichtlich. Klein beschloss, den Weg zur Wache zu Fuß zurückzulegen. Der kurze Gang würde ihm gut tun. Am Berkeleyplatz ließ er sich auf eine Bank fallen und schaute über den glitzernden See, auf dem sich die letzten Schwaden des Morgennebels lichteten. Er war hier in Zürich aufgewachsen, genau zwischen der Enge und Widikon. Die 3 Jahre seines Lebens, die er insgesamt in Jerusalem verbracht hatte, waren Jahre der Sehnsucht gewesen nach dieser Stadt, ihrer Landschaft und ihren Menschen. Das hier kannte er. Hier ging er auf sicherem Grund. Hier wusste er, was hinter der nächsten Ecke wartete und auch, was ihm in düsteren Momenten Seelenruhe geben konnte. Nach ein paar Minuten fühlte er sich besser und trat den Weg zum Kommissariat an. Ja? Guten Tag. Ah. Rabbiner Klein. Freut mich, bitte kommen Sie herein. Danke. Frau Kommissarin, sagen Sie mir bitte, was mit Nachum Berger passiert ist. Bitte setzen Sie sich. Danke. Also, wir sind vor gut 2 Stunden alarmiert worden. Ein Lehrerkollege aus der Schule hat Herrn Berger in seiner Wohnung tot aufgefunden. Aha. Er war beunruhigt, da er nicht zum Unterricht erschienen war und auf seine Anrufe nicht reagierte. Nach Schätzung unseres Gerichtsmediziners ist er gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr verstorben. Sie meinen ermordet worden, sonst säßen wir ja jetzt nicht hier, oder? Bei ihm wurden Spuren von Gewaltanwendung gefunden, ja. Ob diese aber tatsächlich die Todesursache sind, muss noch geklärt werden. Ich verstehe nicht. Herr Berger wurde mehrmals mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Aber wir haben bei ihm auch starke Herzmedikamente gefunden. Es könnte also sein, dass die Todesursache ein Herzinfarkt war. Herzschwäche? Davon haben Sie nichts gewusst? Nein. In welchem Verhältnis standen Sie zu Herrn Berger? Nun, ich bin der Rabbiner der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Berger war Lehrer für Hebräisch und Religion an der jüdischen Primarschule. Er lebte allein und wir luden ihn alle paar Wochen am Schabbat zum Essen ein. Und zuletzt war er vor ein paar Tagen bei uns zum Ende des Laubhüttenfestes. Und weshalb hat Herr Berger Sie gestern angerufen? Oh, er hat mir nur eine Nachricht hinterlassen. Und wie lautete diese Nachricht? Nichts von Belang. Er hatte sich von einem Kurs abgemeldet. Ich treffe mich jeden Mittwochabend um 8 Uhr mit einigen Herren, um den Talmud zu studieren. Nichts von Belang. Genau zu der Zeit ist die Tat geschehen. Entschuldigen Sie. Das habe ich nicht bedacht. Hat er einen Grund für seine Absage genannt? Ich glaube nicht. Na, so genau habe ich nicht hingehört. Oh, haben Sie die Nachricht noch auf dem Handy? Ja, aber es ist auf Hebräisch. Könnten Sie bitte die Nachricht nochmals abspielen? Ja, natürlich. Moment. Gut. Wo ist jetzt mein Handy? Oh, tut mir leid. Ich muss es in der Aufregung zu Hause vergessen haben. Mhm. Bitte löschen Sie die Mitteilung auf gar keinen Fall. Selbstverständlich. Sie wirken etwas mitgenommen. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja, gerne. Ein Glas Wasser vielleicht. Ja. Hatte Herr Berger Feinde? Soweit ich weiß, nein. Er hat Ihnen gegenüber also nie erwähnt, dass er vor jemandem Angst hatte? Weshalb sollte er? Immerhin wurde er in seiner Wohnung tätlich angegriffen. Danke. Bitte. Ist denn jemand gewaltsam bei ihm eingedrungen? Nein, er scheint den oder die Täter eingelassen zu haben. Aha. Oder die Wohnungstür muss offen gewesen sein. Hat Herr Berger Angehörige? Er hatte in Israel eine Frau, von der er sich aber kurz nach der Hochzeit unterscheiden ließ. Das hatte er einmal erwähnt, dass ich mich mit ihm über seine Familie unterhielt. Über andere Angehörige weiß ich nichts. Und hier hatte er nie eine Beziehung? Dass Berger allein lebte, hat tatsächlich viele Mitglieder der Gemeinde irritiert. Es entspricht nicht dem Bild, das sich die Leute von einem gläubigen Juden machen, der zudem extrovertiert und gut aussehend ist. Als er nach Zürich kam, vor gut 20 Jahren, hat er rasch etliche Mütter von heiratsfähigen Töchtern in Schwiegermutterträume versetzt. Auch das damals hübscheste jüdische Mädchen von Zürich hat ihn heftig umworben. Ah, und wer war dieses hübscheste jüdische Mädchen von Zürich? Claudette Weiß. Mhm. Sie ist, glaube ich, lange nicht darüber hinweggekommen, dass Nachum nichts von ihr wissen wollte. Mit 40 hat sie dann in Amsterdam einen reichen holländischen Juden geheiratet. Gut 2 Jahre später kam sie wieder zurück nach Zürich. Schönheitsoperiert, finanziell abgesichert und geschieden. Verstehe. Ja, das wär's fürs Erste. Vielen Dank, Herr Rabbiner. Bitte, gern geschehen. Ich weiß, dass Juden ihre Toten so schnell wie möglich begraben. Aber ich muss Sie um Verständnis bitten, dass die Leiche bis zum Abschluss der gerichtsmedizinischen Untersuchungen nicht freigegeben werden kann. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Ja. Ich vertraue auf Ihre Effizienz und die Rücksicht gegenüber unseren religiösen Belangen. Dann alles Gute, Herr Rabbiner. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und bitte vergessen Sie nicht, die Nachricht für mich abzuhören. Ja, natürlich. Rivka, Liebes? Gabriel, endlich! Ja. Wo warst du denn? Und warum hast du dein Handy nicht dabei? Es klingelt ununterbrochen. Die Chevra Kadisha, die jüdische Primarschule, das Gemeindesekretariat, alle suchen dich völlig aufgelöst. Ja. Nachum Berger soll ermordet worden sein. Ich weiß. Deswegen hat ja die Kommissarin, die den Fall untersucht, mich auf den Polizeiposten bestellt. Ja, in der Aufregung habe ich mein Handy hier liegen lassen. Aber es ist noch gar nicht klar, ob es Mord war. Wir müssen jetzt auf die Befunde warten. Sie sollen nicht gleich alle den Kopf verlieren. Du hast ihn ja offenbar auch verloren. Sonst hättest du das Handy mitgenommen. Tatsächlich quoll Kleins Combox über vor Kurznachrichten. Er rief sie alle zurück, obwohl es ihn fast den ganzen Nachmittag kostete. Denn noch schlimmer, als sich die banale Ratlosigkeit der Leute anzuhören, war, sie damit allein zu lassen. Als Klein vor 11 Jahren als ordinierter Rabbiner aus Israel zurückgekommen war, wurde er ohne größere Widerstände gewählt. Eine von uns, wie sie in Zürich sagten. Einer, der weiß, wie wir ticken. Was sie nicht sagten, aber womöglich dachten, wir wissen auch, wie er tickt. Es gab Aufgaben, an denen er besonders hing. Eine davon hatte ihn anfangs viel Überwindung gekostet, die wöchentlichen Besuche bei den Kranken und Alten der Gemeinde, jeweils am Freitagvormittag. Er hatte Fortbildungen für Seelsorger besucht und die hatten ihm sehr geholfen. Sehr bald schon begann er bei seinen Besuchen in den beiden jüdischen Altersheimen gerade mit jenen Bewohnern, die mit leerem Blick vor sich hindämmernd in ihren Zimmern saßen, intensive Gespräche zu führen. Doch diesen Freitag musste er auf die Besuche verzichten. Er hatte dem Rektor der Primarschule versprochen, zu den völlig verstörten Schülern zu sprechen, bevor diese ins Wochenende gingen. Als er nun in die vielen fragenden Kinderaugen schaute und dann an Berger dachte, den er mehr als einmal erlebt hatte, wie er sie mitgerissen oder zum Lachen gebracht hatte, traten ihm die Tränen in die Augen. Liebe Kinder, ihr wisst vielleicht, dass wir Juden für Verstorbene, wenn man nach der Beerdigung 7 Trauertage Shiva sitzt, immer einen Abschnitt aus der Mishnah, den Worten unserer Weisen, lernen. Moreh Nachum ist noch nicht beerdigt und leider hinterlässt er niemanden, der für ihn Shiva sitzen wird. So können wir heute schon beginnen, für ihn zu lernen. Ich werde euch eine Mishnah zitieren, von der ich denke, sie ist ganz in seinem Sinne für sein eigenes Lebensprinzip, aber auch als Botschaft für euch, Kinder. Hevei as kanamer, kal kanasher, ratz katzvi vegibor kari, lasot razon navicha, shebashamaim. Sei mutig wie ein Panther, leicht wie ein Adler, schnell wie ein Hirsch und stark wie ein Löwe, den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Liebe Kinder, Shabbat Shalom. Rabbi Klein saß sinnend in seinem Arbeitszimmer. Es ging bereits gegen Shabbat zu und es verstand sich von selbst, dass er den Umständen entsprechend eine neue Predigt schreiben musste. Er tat sich schwer dabei. So kam ihm die Störung nicht mal ungelegen. Ja, hier Klein. Guten Tag, Herr Rabbiner. Frau Benziger? Ich wollte mich nur nach der Nachricht von Herrn Berger erkundigen. Oh Gott, Gott. Das habe ich wegen meiner Predigt total vergessen. Ich werde es gleich nachholen. Soll ich Sie zurückrufen? Es ist so, ich wollte Sie noch in einer anderen Sache um Hilfe bitten. Ja? Wir untersuchen die Mailkontakte von Herrn Berger. Darunter sind etliche hebräische Mails. Und wir bräuchten jemanden, der sie für uns liest und auf mögliche Hinweise durchsieht. Ja, und? Könnten Sie das nicht für uns tun? Ja, dürfen Sie denn diese Dinge einfach so jemandem zum Lesen geben? Wir sind eben in einer ganz blöden Lage. Die Übersetzerin, die wir sonst beauftragen, hatte im Urlaub einen Fahrradunfall und liegt in Spanien im Spital. Ach so. Ja, und für eine Sprache wie Hebräisch, mit der wir selten befasst sind, haben wir keine amtlichen Ersatzleute. Mein Chef meint, wenn jemand absolut vertrauenswürdig sei und eine Erklärung zur Einhaltung des Dienstgeheimnisses unterzeichne, dann gehe dies in Ordnung. Wie lange hätte ich denn Zeit, um das anzuschauen? Und müsste ich alles übersetzen? Nein, ich denke, in diesem Fall reicht es vorerst, wenn wir zu jedem Mailwechsel eine kurze, inhaltliche Zusammenfassung hätten. Wo wir Verdacht schöpfen, können wir dann weiter forschen. Wichtig wäre, dass es rasch geht. Übers Wochenende, wenn möglich. Oh, in 2,5 Stunden beginnt der Schabbat. Sie wissen sicher, was das für... Dann halt gleich Anfang nächster Woche. Ich möchte natürlich gerne behilflich sein, aber wie kommt das Material zu mir? Ich kann jetzt unmöglich hier weg... Das ist kein Problem. Ich bringe Ihnen die Ausdrucke zu Hause vorbei. Es tut mir leid, dass ich störe. Kein Problem. Hier, das sind die Ausdrucke der hebräischen Mails. Mhm. Und das Vertraulichkeitsdokument. Das müssten Sie bitte unterschreiben. Dürfte ich noch kurz die Mitteilung auf der Combox abhören? Natürlich. Moment. Shalom, Rav Klein. Zenachum. Rak rziti lagid, sheineni yachol lavo leshiur ivrit. Yesh li oreach. Nitrae. Kol tuv. Das heißt, Shalom, Rabbi Klein, hier ist Nachum. Ich wollte nur sagen, dass ich heute Abend nicht zum Kurs kommen kann. Ich bekomme Besuch. Man sieht sich. Alles Gute. Die Synagoge war besser besucht als an einem normalen Schabbat, fast voll besetzt. Offenbar trieb die Aufregung um den Mord in ihrer Mitte die Gemeindemitglieder an den Ort, wo sie sich von ihm, dem Rabbi, Antwort erhofften. Als er ans Rednerpult trat und in die Augen der Männer unten und der Frauen oben auf der Empore blickte, sah er nicht mehr die Angst und Ratlosigkeit der Kinder, sondern eine fiebrige, fast schon lüsterne Erwartung. Was wird er jetzt sagen? Die Ereignisse der letzten Tage haben es mir nicht erlaubt, eine vernünftige Predigt zu verfassen. Aber ich muss dennoch einige Überlegungen zu dem loswerden, was diese Woche geschehen ist. Die Polizei sucht nach Motiven, das ist ihre Aufgabe. Und ich vertraue den Beamten, dass sie das nach bestem Wissen tun. Doch was kann überhaupt ein ausreichendes Motiv dafür sein, einen anderen Menschen umzubringen? Von hier gelang ihm der Sprung in den Wochenabschnitt mühelos. Denn dieser behandelte nebst der Weltschöpfung und der Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies auch die von Kain und Abel. Aus dem Text der Tora ist kaum zu erkennen, weshalb Abel eigentlich ermordet wurde. Der Vers beginnt mit einem Ansatz, da sprach Kain zu Abel. Doch was er sagte, erfährt man nicht. Als nächstes folgt gleich der Totschlag. Zwar haben unsere Weisen alle möglichen Umstände und Motive in Erwägung gezogen, um diesen Mord zu begründen. Besitz, Frauen, Macht. Aber wer so viele Motive erkennt, zeigt damit nur, dass es eigentlich keins gibt, mit dem man einen Mord erklären kann. Wir lernen 2 Dinge aus dieser Geschichte. Erstens, dass Gott die Motive egal sind. Das Blut deines Bruders schreit zu mir aus der Erde. Das ist es, was Gott dem Kain entgegenschleudert. Das ist es, was Gott kümmert. Ein Mensch hat einen Menschen getötet. Gott ist das Gegenteil von Mord. Was immer wir über ihn wissen oder nicht wissen, Gott steht für das Prinzip der absoluten Wertschätzung des Lebens. Zweitens lehrt Kain uns gerade mit seiner ausweichenden Antwort, was unsere Aufgabe ist. Bin ich meines Bruders Hüter, fragt er, der Mörder, scheinheilig. Und damit spricht er das Stichwort aus. Ja, ganz genau, das bist du. Das hättest du sein müssen. Das ist unser aller Aufgabe. Wir müssen uns umeinander kümmern. Besser, mit mehr Zuneigung und Respekt. Wer weiß, was wir dann alles verhindern könnten. Ich wünsche Ihnen einen guten und tröstlichen Schabbat. Das Schabbat-Mittagessen war ruhig verlaufen. Die Töchter der Kleins waren bei Freundinnen eingeladen, mit denen sie danach in den Jugendbund gingen. Seit jeher pflegten sie die Tradition, das sonst immer offene Rabbinerhaus am Schabbat nach den arbeitsreichen Feiertagen einmal nicht für Gäste offen zu halten und sich selbst etwas Zeit zu geben. Sie saßen seit langem wieder einmal zu zweit am Tisch. Sie sprachen und aßen nicht viel, lächelten sich gelegentlich an, sangen ein paar Schabbatlieder und das Tischgebet. In stiller Übereinkunft standen sie nach dem Essen auf, zogen einander durch die geräumige Wohnung und fielen, auf ihrem Bett angelangt, ungestüm übereinander her. Alles, was sich in ihnen aufgestaut hatte, die nicht enden wollenden Verpflichtungen der Feiertage, der Schock der jüngsten Ereignisse, die Anspannung im Umgang mit den Kindern, die anstürmende Gemeinde, das alles entlud sich nun in ihren Körpern, die gemeinsam zurücktaumelten in die Leidenschaft ihrer Jugend. Es wird immer schöner mit dir. Mit uns. Den Arm noch um sie gelegt, fühlte er sich in die sanfte Ruhe des Schabbat gewiegt, und beinahe war er schon weggedämmert, da zuckte es wie ein Blitz durch seinen Kopf. Etwas galt es noch zu erledigen, eine dringende, unangenehme Sache. Er stand auf, zog sich an und räumte im Esszimmer den Tisch ab. Dann holte er aus dem Arbeitszimmer die E-Mails, setzte sich damit an den Tisch und begann zu lesen. Die Nachrichten waren für die Kommissarin nicht relevant. Klein wurde langsam wieder schläfrig, überlegte sich, das Ganze beiseite zu legen. Nachum Sotza Ka Leesra. Nachum, dies ist ein Hilferuf, eine Warnung für dich. Josef hat deine SMS gelesen, er hat mich geschlagen. Soll er mich schlagen, soll er zum Rabbiner gehen. Aber er hat gedroht, dich umzubringen. Nachum, ich habe kein Handy mehr und hat alle mitgenommen und mich zu Hause eingeschlossen. Nur meinen alten Computer hat er vergessen. Ich habe Angst um dich, mein Geliebter, pass auf dich auf. Die Mailadresse des Absenders lautete Gilak. Dahinter der Name des Providers. Eine Unterschrift fehlte. Geschrieben worden war die Nachricht vor genau einem Monat, kurz vor Rosh Hashanah. Mehr von Gilak gab es nicht. Diese Mail musste von einer Ehefrau stammen, mit der Berger ganz offensichtlich eine Affäre hatte und die aus orthodoxen Kreisen kam. Wieso sonst den Rabbiner als wichtigste Instanz erwähnen? Damit war kaum er selbst gemeint, sondern ein Rabbiner einer der orthodoxen Gemeinden. Dort war ein außereheliches Verhältnis eine absolute Katastrophe. Der soziale Tod der Frau, ein Stigma für ihre Kinder, wenn sie später verheiratet werden sollten und so weiter. Josef. Wer ist Josef? Und was bedeutet Gilak? Klein nahm die Kirschflasche aus der Bar. Am Schabbat gönnte er sich oft ein Gläschen von seinem guten alten Basler Dübli. Und als hätte es nur dieser paar Tropfen Alkohols in seinen Hirnwindungen bedurft, kam ihm in den Sinn, auf wen das alles passte. Alles. Josef Gut. Natürlich, der Betreiber des Koscherladens. Er ist Mitglied einer orthodoxen Gemeinde. Seine Frau heißt Gila. Gila Gut also. Gilak. Sie ist gebürtige Israelin, Mitte 40, schreibt folglich Hebräisch. Gila Gut, fest eingesessen in ihrem Leben, ihrem Laden und ihrer orthodoxen Gemeinde, Mutter von 6 Kindern, verliebt sich in den schlanken End-50er Primarlehrer Nachum Berger und hat eine Affäre mit ihm. Ha, verrückt. Aber gehe und ergründe die menschliche Natur. Nachum, Nachum. Gabriel, seit wann führst du Selbstgespräche? Oh, Rivka. Hm. Was sind das für Papiere da auf dem Esstisch? Die hat mir die Kommissarin gegeben. Dazu darf ich nichts sagen. Nicht mal dir. Tut mir leid. Kein Problem. Ich sehe nur, dass dich etwas umtreibt. Ja, das kommt davon, wenn man sich am Schabbat mit den falschen Dingen beschäftigt. Ja, hier Klein. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Benziger. Herr Rabbiner, die Leiche von Herrn Berger wird heute im Laufe des Tages freigegeben. Wunderbar. Ich wollte Sie auch gerade anrufen wegen der E-Mails. Da ist etwas, was ich Ihnen zeigen möchte. Ah ja? Könnten Sie vorbeikommen? Ja, am liebsten gleich. In einer halben Stunde in meinem Büro? Am Paradeplatz musste sich Klein auf eine Bank setzen. Plötzlich wurde er von Gewissensbissen heimgesucht. Obwohl es nieselte und kühl war, brach ihm der Schweiß aus. Er hätte natürlich ablehnen müssen am Freitag. Gerade als Rabbiner konnte er doch nicht für die Polizei Übersetzer spielen. Er trug Verantwortung für die Juden hier, seien sie nun in seiner Gemeinde oder nicht. Rabbi Klein, was bist du doch für ein Narr, ein eitler Narr. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Musstest ja mit deiner Entdeckung bei der Kommissarin groß angeben. Aber es gab auch eine ganz andere Perspektive auf die Sache. Ist nicht ein Mitglied deiner Gemeinde, ein guter Bekannter, ein beliebter Lehrer, ein Jude in der Stadt Zürich getötet worden? Ist es also nicht eine heilige Pflicht? Und gerade meine, des Rabbiners, heilige oder auch verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dazu beizutragen, dass herausgefunden wird, wer Nachum Berger auf dem Gewissen hat. Er saß im kalten Nieselregen vor einem der Bankpaläste, als warte er auf das nächste Tram. Doch er wartete auf Gott und der kam nicht. Oder vielleicht war er schon längst da. Wie er einst dem Propheten Elia erschienen war in der Wüste. Nicht im Feuer, nicht im Lärmen, nicht im Sturm, sondern als leise, feine Stimme. Doch im Zentrum von Zürich um 20 nach 8 an einem Werktag hörte man keine leisen, feinen Stimmen. Ah, sehr schön. Kommen Sie herein, Herr Rabbiner. Danke. Erzählen Sie, was Sie herausgefunden haben. Wenn Sie erlauben, würde ich zuerst gern wissen, was die Befunde ergeben haben. Ja, es war eindeutig Herzversagen. Aha. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass er 2 Schläge auf den Schädel bekommen hat. Den Hämatomen zufolge ziemlich heftige, mit einem Gegenstand, den wir bis jetzt leider noch nicht gefunden haben. Sein Herz muss während der Schläge ausgesetzt haben. Und dass er schon vorher tot zusammengebrochen war und der Täter ihn danach malträtierte, ist das unmöglich? Ja, worauf wollen Sie hinaus, Herr Rabbiner? Frau Kommissarin, sehen Sie, was ich hier gefunden habe. Nachum, dies ist ein Hilferuf, eine Warnung für dich. Es ist womöglich eine Frau Gut von der orthodoxen Gemeinde, deren Mann den hiesigen Koscherladen führt. Das werden wir schnell verifiziert haben. Und vergessen, ich habe Angst um dich, mein Geliebter. Pass auf dich auf. Vielen Dank. Aber die Sache ist sehr heikel. Sie haben Angst, dass die Hölle losbricht, wenn wir den Mann verhaften. Genau. Seien Sie erst mal unbesorgt, Herr Rabbiner. Eine solche Mail allein beweist noch gar nichts. Sie ist vorerst mal ein möglicher Anhaltspunkt. Natürlich müssen wir der Spur nachgehen. Sollte es Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von diesem Herrn Gut in der Wohnung geben, dann sieht die Sache allerdings anders aus. Für Rabbi Klein war die Welt wieder in Ordnung. Ob er nun diese Mail übersetzt hatte oder ob es jemand anderes getan hätte, Sie wäre ohnehin untersucht worden. Ob seine Vermutung zutraf, wer sich hinter Gilak verbarg, musste auch erst geklärt werden. Er rief seine Sekretärin an, damit die Überführung auf den Friedhof Oberer Friesenberg organisiert und die Beerdigung auf den kommenden Tag um 14 Uhr angesetzt wurde. Bis jetzt hatte Klein verdrängt, dass er eine Grabrede würde halten müssen. Er brauchte also schleunigst Informationen über Nachum Bergers Leben. Aus den Unterlagen seines Personaldossiers, das sich Klein in der Schule aushändigen ließ, ging hervor, dass er vor knapp 58 Jahren in Israel geboren und nach einem tödlichen Verkehrsunfall der Eltern bei seinen jeckischen Großeltern aufgewachsen war. Mit ihnen hatte er nur Deutsch gesprochen. Er war, wie er in seinem Lebenslauf angab, geschieden, besaß ein Lehrerdiplom und hatte zunächst an einer Grundschule bei Tel Aviv unterrichtet. Mit 29 Jahren verließ er Israel und trat eine Lehrerstelle an der jüdischen Schule Tzemach David in Chicago an. Er unterrichtet dort 3 Jahre. Die folgenden 6 Jahre arbeitet er in einer jüdischen Buchhandlung. Vor ziemlich genau 20 Jahren war er dann in die Schweiz gekommen. Der Bewerbungsmappe war auch ein Arbeitszeugnis von der Tzemach-David-Schule aus Chicago beigefügt. Unterschrieben war es vom Rektor, einem Rabbi Avigdor Dauber. Es war recht ausführlich und lobte Bergers Arbeit in den höchsten Tönen. Warum ist Berger nach nur 3 Jahren von der Schule weggegangen? Seltsam. Klein notierte sich die Telefonnummer der Tzemach-David-Schule. Natürlich war ungewiss, ob der Rektor von damals überhaupt noch lebte. Aber das ließ sich ja herausfinden. Rabbi Dauber ist seit 15 Jahren pensioniert und lebt in einem Altersheim. Ach so. Ich besuche ihn dort gelegentlich. Er ist körperlich angeschlagen, aber geistig noch voll da. Soll ich ihm etwas ausrichten? Danke, nein. Ich müsste schon persönlich mit ihm reden. Ja, also ihn telefonisch zu erreichen ist ein bisschen kompliziert. Dann ist es wohl besser, wenn Sie mir Ihre Nummer geben. Rabbi Dauber kann Sie dann zurückrufen. Wäre das für Sie in Ordnung? In dieser Nacht schlief Klein wenig. Übernächtigt schlurfte er kurz nach 7 in den Saal über der Synagoge, wo sich täglich zwischen 10 und 20 Unermüdliche zum Morgengebet trafen. Gleich im Anschluss an das Gebet, er war noch dabei, seine Gebetsriemen auszuziehen, näherte sich ihm einer der Männer, Gideon Meyer. Guten Morgen, Herr Rabbiner. Morgen. Haben Sie es schon gelesen in 20 Minuten? Festnahme im Fall Berger. Bei dem noch ungeklärten Tod des Zürcher Primarlehrers Nachum Berger, 57, ist es gestern Montag zu einer Festnahme gekommen. Oh je. Die Stadtpolizei verhaftete den 46-jährigen Josef G. wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Ermittlungen gegen G. im Zusammenhang mit einem vermutlichen Eifersuchtsdelikt. G.'s Frau, 43, soll eine außereheliche Beziehung mit Berger unterhalten haben. Sowohl der Getötete wie der Verdächtige gehören der jüdischen Gemeinde Zürichs an. Sie wissen, wer das ist, dieser Josef G. Ja, natürlich. Auch nicht alles so eieiei bei diesen Orthodoxen, was? Was hat denn das mit den Orthodoxen zu tun? Ja, haben Sie gewusst, dass Guts Frau und Nachum Berger... Was redest du denn da für einen Bockmist? Nachum Berger ist noch nicht einmal unter der Erde, schon beginnt ihr mit eurem blöden Gequatsche. Etwas Besseres habt ihr nicht zu tun. Wir sehen uns auf der Beerdigung. Er war ja auch dein Lehrer, nicht wahr? Oberer Friesenberg um 2. Und? Was machst du jetzt? Das heißt, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was soll ich denn bitte sehr in deinen Augen machen? Die sind ja noch nicht mal in unserer Gemeinde. Warum regst du dich so auf? Gabriel, hast du was mit dieser Verhaftung zu tun? Was ist mit diesen Dokumenten vom Schabbat? Entschuldige, Rivka, es wächst mir alles über den Kopf. Schon vorher in der Synagoge haben sie mich bestürmt. Hast du etwas damit zu tun? Hör zu, alles, was ich gemacht habe, war ein paar hebräische Mails von und an Nachum Berger für die Polizei zu übersetzen. Ich dachte, ich sei ihm das schuldig. Und aus diesen Mails ging hervor, dass Josef Gut Nachum Berger umgebracht hat? Nein, aus diesen Mails ging noch gar nichts hervor. Ich hatte diese Verhaftung nicht erwartet. Entschuldige, aber jetzt möchte ich meinen Kaffee trinken. Und dann muss ich noch einen dringenden Anruf erledigen. Hier, Ruti, gut? Ruti, hallo. Hier spricht Rabbiner Klein, der Vater von Rina. Könnte ich mit deiner Mutter sprechen? Moment. Mami, der Papi von Rina will mit dir reden. Sag ihm, ich hätte jetzt keine Zeit. Sind Sie noch da? Ja. Meine Ima kann jetzt nicht. Ruti, bitte sag ihr, es ist sehr, sehr wichtig. Es geht um deinen Vater. Er sagt, es geht um Abba. Es sei sehr wichtig. Also gut. Einen Moment, sie kommt. Ja, bitte? Frau Gut, hier Gabriel Klein. Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Ich weiß, dass es im Moment womöglich ungelegen... Was wollen Sie, Herr Rabbiner Klein? Ich dachte, es könnte nützlich sein, wenn wir uns einmal zu einem Gespräch treffen. Ich bin ein kleines bisschen in den Fall von Nachum involviert. Was heißt das? Sie sind involviert? Nun ja, ich hatte deswegen einige Male mit der zuständigen Kommissarin zu tun. Vielleicht könnten Sie mir ein paar Dinge erklären. Und Sie meinen, die kann ich der Kommissarin nicht selbst erklären? Manchmal fragen Polizisten Dinge nicht, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, sie zu fragen. Sie kennen das Judentum nicht. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, dass sie uns nicht verstehen. Ich wollte Ihnen anbieten, die Sache gemeinsam durchzugehen. Ich meine nicht nach der Rechtslage wie mit einem Anwalt, sondern aus unserer jüdischen Sicht. Und wozu soll das gut sein? Ob es zu etwas gut ist, wissen wir oft erst im Nachhinein. Und wo sollte so ein Gespräch denn stattfinden? Dass das Gespräch weder in Ihrer noch in seiner Wohnung oder seinem Büro stattfinden konnte, war klar. Man konnte sich aber auch schwerlich in einem Café in der Stadt treffen. Am besten irgendwo in einem Vorort. Klein nannte ihr den Namen eines biederen Cafés in Zollikon, wo er einmal mit seiner Tochter etwas getrunken hatte, während sie auf ihren Zahnarzttermin warteten. Gut, ich bin einverstanden. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Bitte kommen Sie mit Ihrer Frau. Wenn sie kann und wenn sie will. Sonst lassen wir es eben bleiben. Ich gebe Ihnen Bescheid. Shalom. Herr Rabbiner Klein? Ja? Danke. Kriminalkommissariat Zürich, Benziger. Guten Morgen, Frau Benziger. Klein hier. Ja, ich dachte mir, dass Sie anrufen würden. Naja, das war schon ziemlich ein Schock, was da alles in der Zeitung steht. Also, nach unserem Gespräch habe ich Herrn Gut hierher bestellt. Er hat sofort zugegeben, dass er an diesem Abend bei Berger war. Zwar streitet er ab, ihn geschlagen zu haben. Es gebe dort aber garantiert Fingerabdrücke von ihm. Ein Alibi für die Tatzeit hat er auch nicht. Wir mussten ihn vorläufig festnehmen, zu weiteren Abklärungen. Nachum Bergers Sarg wurde auf den Bahrenwagen hereingerollt. Klein schritt zum Rednerpult und begann mit der Lektüre des Tziduk Hadin, des traditionellen Beerdigungsgebets. Danach setzten sich die Leute. Nun war es an ihm, die richtigen Worte für sie zu finden. Die Worte, die ihm den ganzen Tag über nicht eingefallen waren. Plötzlich sah er in der ersten Reihe Claudette Weiß sitzen. In einem eleganten schwarzen Kleid, mit Hut, dunkler Brille und einem blütenweißen Taschentuch, das sie in diesem Augenblick unter den Brillenrand schob. Als habe ich nach Nachums Tod ihr unvermittelt die Möglichkeit verschafft, die so lange erträumte Rolle seiner Gefährtin doch noch zu übernehmen. Oder ist es sogar ein Akt versteckter Rache, das sie nun tut, woran es ihn nicht mehr hindern kann? Wir stehen heute an der Bahre von Nachum Berger, seligen Angedenkens, mit einer Menge komplexer, widersprüchlicher Gefühle. Was wir von ihm wissen und kennen, seine Liebenswürdigkeit, Begeisterungsfähigkeit, seine beeindruckende und vielseitige Bildung mischen sich mit dem Entsetzen über sein offenbar nicht gewaltloses Ende, aber auch mit unserem Halbwissen über Dinge, die in der Zeitung stehen. Wir können über Menschen immer nur das Oberflächlichste wissen und viel zu wenig über die Tiefe ihrer Güte, wie auch über ihre inneren Kämpfe und ihre Sehnsüchte. Nachum Berger lebte den größten Teil seines Lebens allein. in früher Jugend seiner Eltern beraubt, später nach wenigen Jahren geschieden. Er lebte an Orten, in denen er immer wieder als Fremder beginnen und sich neu einleben musste. Sein Leben ist in vieler Hinsicht ein unvollendetes. Wir müssen uns darum bemühen, dass zumindest die Umstände seines Endes erkannt werden und Gerechtigkeit geübt wird. Was immer dies mit dem Verdacht zu tun haben wird, von dem wir heute ebenfalls in der Zeitung lesen mussten. Dann verlief es wie immer. Sie schoben die Bahre, nach jüdischem Brauch alle paar Schritte innehaltend, zum ausgehobenen Grab. Der Sarg, ebenfalls nach jüdischem Brauch die einfachste schmucklose Fichtenholzversion, wurde rumpelnd in die Tiefe gelassen. Der Rabbiner ließ als erster drei Schaufeln Erde aus dem Heiligen Land auf den Sarg fallen, weil, wie es heißt, die Auferweckung der Toten nur denen vergönnt ist, die in heiliger Erde begraben liegen. Anschließend wurde die Grube mit fetter Zürcher Erde aufgefüllt. Da Berger keine Angehörigen hatte, sprach Klein selbst den toten Kaddisch. Als die Trauergesellschaft sich auflöste, bemerkte Klein zu seiner Überraschung den jungen Israeli, den er kürzlich mit Nachum Berger zusammen in die Laubhütte eingeladen hatte. Schade, dass Sie uns hier wieder treffen müssen. Ich hätte Sie lieber woanders in der Gemeinde gesehen. Ja. Ja, da lerne ich einmal ein Mitglied der Gemeinde etwas näher kennen und 10 Tage später wird er beerdigt. Als er sich von dem jungen Mann wegdrehte, sah er in elegantem dunklem Kostüm Karin Benziger. Sie hätte ich ehrlich gesagt hier am wenigsten erwartet. Man muss eben überall die Augen offen halten. Um was zu sehen? Herr Rabbiner Klein, wir haben doch einen Fall zu lösen. Wir, die Polizei, meine ich. Aber Sie haben doch Herrn Gut. Wir haben einen Verdächtigen. Aber wir haben auch noch weitere Spuren von einer unbekannten Person. Ach so, das wusste ich natürlich nicht. Und diese Person vermuten Sie jetzt auf Bergers Beerdigung? Wie ich gesagt habe, man muss die Augen offen halten. Apropos, Herr Rabbiner, diese elegante Frau in Schwarz in der ersten Reihe. Mhm. Hätte ich die näheren Familienverhältnisse von Herrn Berger nicht gekannt, hätte ich gesagt, die trauernde Witwe. Wissen Sie, wer das war? Ja, natürlich. Die besagte Claudette Weiß. Ah, das einst schönste jüdische Mädchen von Zürich, die hoffnungslos in Nahum Berger verliebt war. Genau. Und Sie sind sicher, dass die wirklich nie was miteinander hatten? So sicher, wie man in solchen Fällen sein kann. Naja, auch ein Rabbiner weiß wohl nicht alles über seine Gemeinde. Sagen wir es so, irgendwann erfährt der Rabbiner alles. Aber in der Regel als Letzter. Rivka, ich hätte da eine Bitte. Was denn? Kannst du mich heute Nachmittag begleiten? Wohin? Nach Zollikon. Zu einem Treffen mit Gila Gut. Du weißt schon, die Frau von Josef Gut. Was hast du denn mit der zu schaffen? Ich denke, sie kann im Moment Hilfe gebrauchen. Ich bezweifle, dass sie die von ihrem Umfeld bekommt. Ist das wieder mal dein Messias-Komplex? Nenn es, wie du willst. Es hat doch etwas mit diesen Übersetzungen zu tun. Jetzt fang nicht wieder damit an. Ich begleite dich, wenn du mit dieser blöden Geheimnistuerei aufhörst. Entweder du machst deine Dinge für dich oder du ziehst mich bei und sprichst dann aber auch Klartext. Klein zögerte einen Moment. Dann erzählte er Rivka von der entscheidenden Mail, von Frau Benzigers Reaktion darauf und den Folgen. Du denkst, du hättest die Sache vertuschen sollen. Oder diesen Mail-Ausdruck zum Verschwinden bringen. Und nun möchtest du den großen Helfer spielen, um zu retten, was zu retten ist. So wird es wohl sein. Und gleichzeitig bist du noch ein kleiner Detektiv, der so ein bisschen auf eigene Faust ermitteln will, weil die Benziger dich nicht ranlässt. Du hättest auch ein etwas netteres Lokal aussuchen können. Die heitere Damenrunde da hinten. Furchtbar. Menopausentee hat dein Vater das genannt. Ja. Seine Sprüche waren ja fast immer über der Gürtellinie, aber eben nur fast immer. Zumindest niemand hier, den wir kennen. Shalom. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Bedienung, bitte bringen Sie mir eine Cola. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist meine Frau Rivka. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich muss aber spätestens um 16:45 wieder gehen. Mein Sohn hat einen Arzttermin. Ja, Frau Gut, da möchte ich nicht lange herumfackeln. Wissen Sie, ich kenne die Mail, die Sie am Nachumberger geschrieben hatten, damals kurz vor Rosh Hashanah. Ohne diese Mail hätte die Polizei nie einen Verdacht gegen Ihren Mann gefasst. Wieso kennen Sie diese Mail? Frau Benziger hat mich gebeten, Nachums hebräischen Mailverkehr für Sie anzusehen. Ihre übliche Übersetzerin ist krankgeschrieben. Ja, diese Mail. Frau Benziger hat sie mir auch unter die Nase gehalten. Ich habe ihr gesagt, dass das alles nicht so ernst zu nehmen ist. Josef ist doch ein harmloser Mensch. Hm. Ich war in diesem Moment völlig überdreht, hysterisch. Er hatte mich in der Wohnung eingeschlossen. Alle Schlüssel und Handys und die Kinder mitgenommen. Und er hatte gerufen, dass er Berger umbringen werde. Da geriet ich in Panik. Deshalb habe ich das geschrieben. Er hat sie geschlagen. Nicht wirklich geschlagen. Eher festgepackt. Aber in dem Moment fühlte es sich wie Schlagen an. Wir hatten früher nie solche Szenen. Er hat die SMS auf Ihrem Telefon gelesen. Ja, das war ein unglücklicher Zufall. Wir erwarteten Nachricht von unserer Ältesten, wann ihr Zugang kommt, damit wir sie abholen können. Er hörte das Klingelzeichen auf meinem Handy und schaute nach. Und da war es eben eine SMS von Nachum. Was hat ihr geschrieben? Ich denke an dich. Du bist meine große Liebe, was wir uns halt so schrieben. Bitte sehr, Ihre Cola. Danke. Es geht mich zwar nichts an, aber wie kam es zu dieser Beziehung zwischen Ihnen und Nachum Berger? Ich war in meiner Ehe nie sehr glücklich. Aber es gibt Wichtigeres. Nun, dass das Geschäft läuft, dass die Kinder gut aufwachsen. Mein Mann ist kein böser Mensch. Aber er strahlt überhaupt keine Herzenswärme aus. Mhm. Und ich glaube, dass er mich auch nie geliebt hat. Ich dachte oft, dass er mehr seine Pflicht vor Gott erfüllt und Kinder zeugt, als dass er mit mir zusammen sein möchte. Eines Abends hatten wir ein Elterngespräch mit Nachum Berger vereinbart. Er war ja Ruthis Lehrer. Mhm. Doch eine Stunde davor rief Josef mich an, ich solle alleine hin. Er wollte seinen wöchentlichen Schiur nicht verpassen. Nachum hat eine intensive Ausstrahlung. Und er nahm die Dinge, die ich sagte, in einem Maß ernst. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, so viel Anteilnahme. Das war im vorigen Januar. Ende Februar dann, als es noch mal so kalt war, rief er gegen Abend im Laden an. Er habe seine Handschuhe beim Einkaufen vergessen. Wir sollen sie ihm doch bitte auf die Seite legen. Er komme sie dann abholen. Mhm. Ich sagte ihm, ich könne sie auf dem Heimweg vorbeibringen. Ich tat das ohne Hintergedanken. Doch als er mir die Tür öffnete und ich ihm die Handschuhe in die Hand drückte, fragte er mich, wie es mir gehe. Eine belanglose Frage. Und doch hatte ich das Gefühl, hier stehe der einzige Mensch, der sich wirklich für mich interessiert. Für den ich nicht nur Köchin, Putzfrau, Verkäuferin und Mami bin. Und bevor ich mich versah, umarmten wir uns. Eine Romanze? Ja. Wir waren ein Liebespaar. Aber wissen Sie, wir haben nie beieinander gelegen. Was? Hören Sie, ich bin eine fromme Frau. Ich weiß, dass Gott alles sieht und ich weiß, dass er barmherzig ist. Er versteht die Nöte seiner Juden, aber er duldet nicht den Verstoß gegen seine heiligsten Gebote. Und warum wollten Sie sich nicht scheiden lassen und Berger heiraten? Ich wollte, aber Nachum wollte zuerst nicht. Er sagte, er sei traumatisiert von seiner ersten Ehe. Und damit haben Sie sich abspeisen lassen? Wissen Sie, wir hatten ja auch nach dieser Mail noch Kontakt. Und während der Feiertage hat mir Nachum gesagt, er habe sich entschieden, er wolle mich doch heiraten. Aha. Ja, aber es würde wohl noch eine Weile dauern, vielleicht in einem halben oder einem Jahr. Und Ihr Mann wusste das? Ich habe es ihm am Ende der Feiertage gesagt. Und was hat er gesagt? Mein Mann hat seit der Sache mit der SMS nicht mehr mit mir gesprochen. Offenbar war er aber dann am Mittwoch bei Berger. Wussten Sie, dass er hingehen wollte? Nachum hatte mir am Tag zuvor mitgeteilt, dass sie eine Aussprache hätten, ja. Wissen Sie, um welche Zeit das war? Unser Mitarbeiter im Laden, der Joni Landau, hat mir gesagt, Josef sei kurz vor 6 weggegangen und gegen 7 zurückgekommen. Als Joni um 7:30 ging, war Josef noch im Laden. Mein Mann kam erst spät heim, wie immer. Der Mittwoch ist sein Büroabend. Also kein Alibi? Nein. Frau Gut, kümmert sich jemand um Ihren Mann? Ja. Rabbiner Goldfarb ist bei ihm gewesen. Und zwei Mitglieder unserer Gemeinde haben sich bereit erklärt, die Anwaltskosten zu übernehmen. Was denken Sie, Frau Gut? Könnte Ihr Mann etwas mit der Sache zu tun haben? Ach nein, 5 vor. Ich habe mal wieder die Zeit nicht im Griff. Leitrot! An diesem Abend trafen sich die üblichen 8, 9 Männer für den Mittwochabendkurs im Betsaal der Synagoge. Es war das erste Mal seit Bergers Tod. Ich will mit euch heute Abend nochmals über Kain und Abel sprechen. Das eigentliche Unglück an der Geschichte ist doch, dass Gott Kains Opfer nicht annimmt und nur das von Abel. Warum eigentlich? Warum verschmäht Gott die Früchte des Ackerbauern Kain und die Tieropfer von Abel nimmt er an? Kain hat doch die Initiative übernommen. Er war der Erste, der opferte. Der Erfinder des Opfers überhaupt. Kain hat nur ein Opfer von den Früchten der Erde gebracht. Abel hingegen die Erstgeborenen, also das Beste seiner Herde. Ja, so sagen einige unserer Kommentare. Aber findet ihr ehrlich gesagt diese Antwort einleuchtend? Erstens steht nicht ausdrücklich, dass Kains Früchte schlecht waren. Und selbst wenn, ist Gott ein Gourmet? Ein mehliger Apfel schmeckt ihm nicht, aber eine besonders ausgesuchte Lammschulter nimmt er gerne. Es geht darum, wie man Gott dient. Um die Hingabe, um die Dankbarkeit. Naja, ich weiß nicht recht. Klingt alles nett, aber doch auch ein wenig auswendig gelernt. Ich persönlich glaube, Kain hatte ein völlig anderes Problem. Kains Opfer von der Frucht der Erde wirkt doch wie eine Kompensation für die Sünde seiner Eltern, die eine verbotene Frucht gegessen hatten und aus dem Paradies vertrieben worden waren. Kain opferte die Sache, mit der sich seine Eltern versündigt hatten. Er wollte also mit diesem Opfer Sühne für das Vergehen der Eltern, es rückgängig machen. Er wollte ins Paradies zurück, an den Ort, wo es den Baum des Lebens gab, den hätte unsterblich machen können. An den Ort, wo, wie unsere Weisen sagten, nie ein Mensch ein Tier tötete oder gar verzehrte. Und Gott hat Kains Opfer nicht angenommen. Dieser Weg ist versperrt, lieber Kain, nimm's zur Kenntnis. Abel aber tötet Tiere. Er weiß, dass der Tod zur Realität gehört. Und das honoriert Gott, seinen Realitätssinn. Und was hat das mit Nachumberger zu tun? Womöglich hat es mehr mit der Person zu tun, die seinen Tod verursacht hat. Es war wohl jemand, der wie Kain aus Wut gehandelt hat. Es gab irgendwelche Realitäten, mit denen er sich nicht abgefunden hat. Aber vielleicht gibt es auch einen anderen Grund dafür, dass Kain Abel tötete. Vielleicht hat es trotzdem etwas damit zu tun, dass Gott Abels Opfer angenommen hatte, weil er das Teuerste, das Beste bereit war zu töten. Und das wollte Kain überbieten. Und was war besser und teurer als eines der wenigen Menschenleben, die es auf Erden gab? Also erschlug er Abel als Opfer. Da hat er aber etwas gründlich missverstanden. Ja, das schließen wir aus Gottes Reaktion. Aber Abraham war später auch bereit, das ihm Liebste zu töten, seinen Sohn Isaac. Das hatte Gott ihm so befohlen, auch wenn er es dann gerade noch rechtzeitig wieder rief. Und bei Abraham finden wir es toll, dass er dazu bereit war. Ja, und was lernen wir daraus für Nachums Tod? Ich weiß nicht, ob wir etwas lernen. Aber es kann doch sein, dass der Grund, einen Menschen zu töten, nicht der nächstliegende ist, sondern ein verborgener. Kains Opfer. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Alfred Bodenheimer. Teil 1. Es sprachen Erzähler Thomas Sabacher, Rabbi Klein, Hans-Peter Müller-Drossard, Rivka Klein, nur Emigrat wohl, Kommissarin Benziger, Julia Jentsch, David, Michael von Burg, Gila Gut, Rahel Braunschweig. sowie Tim Bettermann, Katharina von Bock, Jaira Braunschweig, Gottfried Breitfuß, Julia Klaus, Aaron Hitz, Mira Hörlacher, Aviva Joel, Thomas Mattis, Baby Stalder und Susanne-Marie Wrage. Technik Franz Baumann, Musik Olivier Truyon, Colsim Cha, Regie Buschi Luginbühl, Produktion Schweizer Radio und Fernsehen 2017.